Bohnen, Glut und Blut. Ein Hammerschlag von Menschen. Ein großes Reich im Meeren klein. Gar mit den bloßen Händen. Die Stein um Stein und Schicht um Schicht erbauten unsere Säulen. Als kulturelles Erbe blieb uns nur ein Trümmerhaufen. Stadt um Stadt sich vor sich hin, jetzt bröckeln längst die Mauern. Wie Phönix aus der Asche müssen wir sie neu erbauen. Das, was ihr einst geschaffen habt, werden wir neu erbauen. Schöner noch als je zuvor, wirst kaum den Augen trauen. Wir einst ragen hoch zum Himmel als unsere stolzen Boten. Monument um Monument zu Ehren unserer Boten. Dort, wo sich Unrat, Gift und Dreck heut Tür an Türe tummelt, kein deutsches Wort mehr niederhallt. Es sind verstummt die Zungen, die vor der ganzen Sippenflut einstellten unsere Weichen. Und einmal mehr, da gilt es nun, ihr müsst den Weg bereiten. Mensch an Mensch sieht vor sich hin, siehst sie am Boden kauen. Wie Phönix aus der Asche müssen wir uns neu erbauen. Das, was ihr einst geschaffen habt, werden wir neu erbauen. Schöner noch als je zuvor, wirst kaum den Augen trauen. Der einst ragen hoch zum Himmel als unsere stolzen Boten. Monument um Monument zu Ehren unserer Boten. Wer sich deutsch fühlt, denkt und auch lebt, der soll die Heimat meiden und weder noch in Stadt und Land ein Ehrenamt bekleiden. Wer soll die Jugend nicht verführen mit geisteskranken Thesen und auch niemals politisch das deutsche Volk vertreten. Und wer nicht umkehrt von dem Weg, für den ist es schon bald zu spät. Den treibt der desolate Pfad einmal in den Untergang. Denn Hochverrat zahlt sich nur aus, solang einander auf euch schaut und schützend seine Hand aufhält. Doch wertlos ist sein Schuldscheingeld. Wir schaffen ohne euch aufs Neue, was uns niemand zugestand. Wir versickert ohne Atem in einem Meer aus purem Sand. Vergessenheit ist, was euch bleibt im Angesicht der goldenen Zeit. Derweil sind wir dann bereit für ein neues Ehrenkleid. Das, was ihr einst geschaffen habt, werden wir neu erbauen. Schöner noch als je zuvor, wirst kaum den Augen trauen. Der einst ragen hoch zum Himmel als unsere stolzen Boten.